Deutschlandfunk Nova. Hielscha oder Hase? Wir reden über Kurznachrichten, genauer über die erste SMS. Die wurde gestern vor 25 Jahren versendet. Und auch wenn ich noch versuche, im Jahr 2017 standhaft die SMS zu retten und regelmäßig welche schreibe, müssen wir eigentlich sagen, es ist vorbei, Martina Schulte, oder? Ja, die SMS ist einfach wirklich auf dem absteigenden Ast, muss man jetzt feststellen, heute zum Geburtstag, beziehungsweise zum Geburtstag gestern. Denn vor 5 Jahren wurden noch knapp 60 Milliarden SMS verschickt. Und 2016 waren es nur noch 13 Milliarden. Und schuld daran ist natürlich WhatsApp, das Schwein, aber auch andere Messaging-Dienste wie Viber, Signal oder Telegram. Die Messenger schreibt heise.de, das lukrative Geschäft der Mobilfunkfirmen mit der SMS für immer zertrümmert. Du hast schon via Messenger kommuniziert, da wusste ich noch nicht mal, dass es SMS gibt. Aber du bist ja immerhin unsere Netzreporterin. Warum sind die so viel erfolgreicher? Weil sie nichts kosten einfach. Ja, das ist leider der banale Grund. Die kosten einfach nichts, auch wenn du Fotos oder Videos damit schickst. Die Messenger sind einfach die neuen Kurznachrichten-Kings. Schätzungen zufolge wurden in Deutschland im Jahr 2015 allein an einem Tag durchschnittlich 667 Millionen WhatsApps verschickt. Und ich glaube, wenn sie diese Zahlen lesen, dann beißen sich die Telekom-Manager von damals bestimmt wehmütig ins Knie. Und denken dabei an die goldenen Zeiten, als sie uns noch 20 Cent pro SMS abkaufen konnten. Auf jeden Fall. 20 Cent, ne? Ich meine, das klingt ja irgendwie nach Peanuts, ne? Ja, aber deshalb hatten wir ja auch so viele geschrieben. Ja, genau. Und die haben damit Milliarden verdient. Und diese Milliarden, das war eigentlich eine geile Geschichte, haben sie dann in den Erwerb von immer neuen UMTS-Lizenzen gesteckt, die sie heute nicht mehr brauchen. Aber es gab damals richtige Bieterschlachten, ne, die eigentlich mit unseren Smileys finanziert wurden, ne? Und dann kamen halt die Messenger auf, so WhatsApp und so, die halt eben Simsen für Oma angeboten haben. Und für die Telefonmanager war es damals unvorstellbar, einfach das Gleiche zu tun. Und die hätten sie auch umsonst machen können. Ne? Die Wirtschaftswoche schreibt hier, die hätten halt dem Aufstieg von WhatsApp und Co. lange Zeit fast tatenlos zugeschaut, was total unklug war. Denn kleiner Funfact, ganz am Anfang war SMS ja noch kostenlos. Das sind die wirtschaftlichen Aspekte der ganzen Angelegenheit. Aber natürlich hat die SMS auch popkulturelle Bedeutung bekommen. Hab dich ganz doll lieb. Ja, och Hase, echt, danke. Ich dich auch. Gibt's dafür? Das finde ich gut. Ideal. 20 Cent gibt's dafür. ich meine, es ist auf jeden Fall so, dass die SMS die Sprache verändert hat. Und nicht nur diese lustigen kleinen Sachen, über die wir gerade so hin und her gedingst haben. Es gäbe natürlich auch ohne SMS keine Smileys, es gäbe keine Emoticons, es gäbe kein Twitter, weil Twitter hat ja eigentlich auch dieses 140-Zeichen-Ding von der SMS irgendwie ab. Was alles passiert ist in den vergangenen 25 Jahren. Total. Aber der allergrößte Impact, glaube ich, der SMS ist, glaube ich, insgesamt auf unsere ganze Art zu kommunizieren. Die britischen Sky News haben das mal so ganz schön zusammengefasst. Und die sagen halt, die SMS hat die Norm der sozialen Interaktion verändert. Also statt jemanden anzurufen und zu verlangen, dass man genau jetzt die Aufmerksamkeit bekommt, schreibt man halt eine SMS und du gibst dem anderen die Wahl, wann er darauf reagieren will. Einerseits eine coole Sache, aber andererseits ist die SMS halt auch die Keimzelle des Spam, denn sie erlaubt es dir halt, eine und die gleiche Nachricht an viele, viele Leute zu verschicken und hat eigentlich auch dazu geführt, dass wir halt irgendwie zugemüllt werden mit lauter Kram, den wir nicht brauchen. Welche Bedeutung hat die SMS im Jahr 2017, also jetzt? Also keine besonders große mehr, aber sie ist noch da. Der BR hat recherchiert, dass dieses Jahr immerhin noch 10 Milliarden Kurzmitteilungen in Deutschland verschickt werden. Also vergangenes Jahr 13, jetzt 10, das heißt der Abstieg, der geht jetzt langsamer. Genau. Mhm. Das heißt, sie hat noch eine Zukunft. Ich meine, sie ist halt natürlich auch das einzige Ding, finde ich, was noch funktioniert. Also fast beim Atomkrieg, möchte man sagen. Also kein WLAN, kein Netz. SMS geht irgendwie immer. Wie so ein Festnetztelefon. Ja, beim Banking wird sie noch gebraucht. Und auch die Geheimdienste, ne? Die Geheimdienste brauchen auch immer noch die SMS, ne? Stille SMS, wenn sie wissen wollen, wo du bist. Also ich sag mal, die SMS kommt wieder. Aber warum? Was ich mich immer frage, ist, kannst du wahrscheinlich auch nicht beantworten, aber warum machen sie sich nicht einfach... Warum? Also ich meine, umsonst ist es ja schon längst. Warum machen sie nicht einfach auch Videos und Sprachnachrichten umsonst? Also ich meine, dann könnte man noch immer mal versuchen, dem Standard sozusagen so ein bisschen Leben einzuhauchen. Ich bin auch kein Telekom-Manager. Man hat einfach aufgegeben. Ja, man wahrscheinlich schon. Man hat den Kampf verloren gegeben gegen WhatsApp. Danke für die Infos, Martina Schulte. 9:42 Uhr. Guten Morgen, hier ist Deutschlandfunk Nova, Hielschau der Hase. Die SMS, 25 Jahre, mein Gott. Deutschlandfunk Nova, Hielschau oder Hase.